Im Winter heizen wir mit Kohlen, die wir aus dem Keller holen. Und dann schleppen wie die Deppen, zentnerweise über Treppen, bis wir völlig überhitzt, abgeschlafft und nass geschwitzt. Oben angekommen, dann erkennen, würden wir sie nun verbrennen. Dies unser Schwitzen nur vermehrt, so tragen wir sie umgekehrt. Runter geht es ja auch schneller, wieder in den Kohlenkeller. In jedem Fall hilft das Verfahren, unendlich viele Kohlen sparen. Kohlen, Kohlen, Kohlen sind der Hit. Holen, holen, das hält uns auch fit. Ah, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Im Winter heizen wir mit Kohlen, die wir aus dem Keller holen. Und dann schleppen wie die Deppen, zentnerweise über Treppen, bis wir völlig überhitzt, abgeschlafft und nass geschwitzt. Oben angekommen, dann erkennen, würden wir sie nun verbrennen. Dies unser Schwitzen nur vermehrt, so tragen wir sie umgekehrt. Runter geht es ja auch schneller, wieder in den Kohlenkeller. In jedem Fall hilft das Verfahren, unendlich viel. Heizen wir mit Kohlen, die wir aus dem Keller holen. Und dann schleppen wie die Deppen, zentnerweise über Treppen.